Ich bin die Mark durchzogen und habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt hatte. August-Bebel-Straße, Neuruppin. Ortstermin im Städtischen Museum, einem klassizistischen Prachtbau. In seinem geräumigen Büro zitiert Museumsdirektor Hans-Jörg Albrecht Theodor Fontane. Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen. Ich bin die Mark durchzogen. Literarische Plätze. Theodor Fontane in der Mark Brandenburg. Eine Reportage von Jörn Klare. Das habe ich an mir selber erfahren. Und die ersten Anregungen zu diesen Wanderungen durch die Mark sind mir auf Streifereien in der Fremde gekommen. Die Anregungen wurden Wunsch, der Wunsch wurde Entschluss. Albrecht, Mitte 40, kurzes Haar, wacher Geist, legt das Buch zur Seite. Fontane, 1819, zwei Straßen weiter von hier geboren, ist der berühmte Sohn des 30.000 Einwohnerstädtchens im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Er war ja enorm unterwegs und vor dem Hintergrund ist schon interessant, wie er praktisch seine Weltläufigkeit ummünzt und aus seiner journalistischen Schreibe heraus einen Modus findet, Geschichte und Region in seiner unmittelbaren Heimat so zu erzählen, wie er das tut. Albrecht lehnt sich zurück. Seit 3 Jahren lebt der gebürtige Bayer in Neuruppin. Gerade die Wanderungen kann man heute auch noch lesen. Und es ist mitnichten Heimatliteratur. Da tümmelt nichts. Es ist immer feine Ironie. Man kann es rein aus sprachästhetischen Gesichtspunkten heraus einfach auch für schöne, gute Literatur halten. Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg, so der Originaltitel. 5 Bände, ein paar tausend Seiten, zwischen 1862 und 1889 erschienen. Es geht um Schlösser und Klöster, Siedlungen und Landschaften, Geschichte und Geschichten von Menschen der Mark Brandenburg. Ausführlich erwähnt wird auch eine insgesamt eher kuriose Sammlung, die bis heute den Grundstock des Museums in Neuruppin stellt. Albrecht lächelt, stolz. Der Umstand, dass er sie in Wanderungen beschreibt, ist natürlich für ein Museum ein Glücksfall, der den geneigten Fontane-Leser immer wieder überrascht, wenn er hier den Weg ins Museum findet. Wir haben also sozusagen die Realien zu einem Stück Literatur. Rauf in den ersten Stock, Albrecht mit großen Schritten auf der Holztreppe. Wir befinden uns jetzt in dem Fontane-Zimmer hier im Museum. Hier wird auf die Person, auf die Familie Fontanes eingegangen und insbesondere auf den Teil des Werks, der sich hier mit der Region beschäftigt, also die Wanderung. Ein heller Raum, große geöffnete Fenster, Parkettboden. Die Möbel stammen aus der Zeit Fontanes, nicht aus seinem Besitz. Mit einer Ausnahme, Albrecht zeigt darauf. Das ist die Wanduhr, die im Arbeitszimmer Fontanes in Berlin tatsächlich getickt hat und die 6 Generationen im Besitz der Familie Fontane war. Das ist schon ein ganz besonderes Stück, wenn man bedenkt, dieses Ticken hat Fontane auch gehört. Das ist charmant, das ist außergewöhnlich. Die schlichte Uhr, mannshoch aus hellem Holz, sie geht genau. Der Museumsdirektor grinst. Wenn man das jetzt pointiert überspitzen will, hier kann man nicht nur sehen, wie Fontane getickt hat, sondern wie es in seinem Arbeitszimmer getickt hat, sehen und hören. Der Blick raus auf die Stadt. Klassizistische Fassaden, 2, höchstens 3 Stockwerke in hellblau, ockerfarben, lindgrün. Sehr sauber. 2 Straßenkehrer sorgen dafür, dass das so bleibt. Neuruppin ist, so Albrecht, eine glückliche Stadt. Das erste Mal richtig Glück gehabt hat sie, dass sie zum richtigen Zeitpunkt abgebrannt ist, dass Friedrich der Große gerade unter der Erde war und sein Nachfolger Friedrich Wilhelm II, junger, ehrgeiziger König, tief in die Schatulle gegriffen hat und man hier also planstädtisch aufgebaut hat in einer absolut einzigartigen Weise. Man hat Glück gehabt, dass man keine Kriegszerstörung im Zweiten Weltkrieg hinnehmen musste, die Stadt ist unzerstört geblieben. Die Stadt hat auch Glück gehabt, dass der Mauerfall 1989 gerade zur rechten Zeit kam, dass die Stiftung Denkmalschutz gegründet wurde. Da ist sehr, sehr viel Geld geflossen. Also es war ein bevorzugtes Projekt auch der Stiftung. Aber was sind die Londoner Blätter im Vergleich zu jenen kolorierten Blättern, die aus dieser kleinen Ruppiner Offizin hervorgehen? Albrecht neben einer der Audiosäulen mit Fontane-Zitaten. In diesem Fall zu den legendären Bilderbögen von Gustav Kühn. Was ist der Ruhm der Times gegen die zivilisatorische Aufgabe des Ruppiner Bilderbogens? Die er hat mit seinen Wanderungen Land und Leute näher gebracht. Davon profitiert die Region heute immer noch. Auf der anderen Seite war er großer Ironiker und er hat sich natürlich schon auch lustig gemacht über diese brandenburgische Kleinstadt, die so groß daherkommt mit ihren breiten Straßen. Albrechts Augen blinzeln vergnügt. Fontanes Ironie, Albrecht schätzt sie ganz besonders. Aber auf der anderen Seite hat er sich ja auch sehr, sehr liebevoll mit Land, Leute, Region auseinandergesetzt. Und man ist, glaube ich, schon auch dahingehend besonders stolz, dass er also auch die Region beschrieben hat und das Selbstverständnis, die Identität, kollektive Identität hier in der Region, rekurriert schon zu einem Stück auch auf Fontane, ganz klar. Blick auf die Uhr, im Büro wartet viel Arbeit. Zum Abschied, quasi zum Geleit, noch ein paar Zeilen aus den Wanderungen. Wer in der Mark reisen will, der muss zunächst Liebe zu Land und Leuten mitbringen, mindestens keine Voreingenommenheit. Er muss den guten Willen haben, das Gute gut zu finden, anstatt es durch kritische Vergleiche tot zu machen. Hallo? Wir kommen jetzt mal zu zwei hoch, ja? Schön. Eine enge Wendeltreppe. Aufstieg mit Jens Schröder, Ortsbürgermeister von Hakenberg, einem Stadtteil von Fehrbellin, Neuruppins Nachbargemeinde. Schauplatz der Schlacht von 1675. 5600 Brandenburger besiegen die doppelte Anzahl Schweden. Der Startschuss für die Entwicklung Brandenburg-Preußens zur europäischen Großmacht. Dementsprechend ist die dazugehörige Siegessäule stolze 36 Meter hoch. Also hier dreimal hoch und runter, das am Tag, Mensch. Da pustest du ja schön. Ja, wa? Das sieht auch an. Das ist einer der guten Fäden hier, die wir immer ein bisschen sauber machen und so draußen den Parkgeschuss halten. Ne? Schröder, Anfang 40, Jeans, Fließjacke, sportliche Lederschuhe. Vorbei an der kräftigen, besenbewehrten Frau Frank. Ich hab die Tür oben bloß deshalb zugemacht, da scheißen die Vögel nachts immer runter. Ah ja, na gut, dann danke schön. Sitzen da drauf, wisst ihr? Okay. Die Schritte werden ein wenig langsamer. Selbst 170 Stufen haben irgendwann ein Ende. Ah, der Ausblick entschieden. So. Unter einer goldenen Siegesgöttin, der Victoria, eine kleine Plattform mit großer Aussicht. Das Ländchen Berlin. Wälder, Weiden und Alleen, eine Straße, ein paar Häuser, Hakenberg. Gut 260 Menschen, Tendenz sinkend. Schröder ist wieder bei Atem und hat ein Buch in der Hand. Zum schönen Blick ein paar schöne Sätze aus den Wanderungen. Zunächst erreicht man das Dorf Tarmo, dann das Dorf Hakenberg, wo das Höhenterrain beinahe senkrecht in das Luch hinein abfällt. In unmittelbarer Nähe des letztgenannten Dorfes fand das berühmte Reitergefecht statt. Das indes zum Glück für alle preußischen Poeten statt des Namens Gefecht bei Hakenberg den schönen Namen der Schlacht von Fehrbellin erhalten hat. Ortsbürgermeister Schröder, im Hauptberuf Immobilienmakler, schüttelt den Kopf. Schlacht bei Hakenberg gefällt ihm besser. Überhaupt das schrumpfende Dörfchen liegt ihm am Herzen. Sein Blick, die Hoffnung, geht Richtung Berlin bzw. Umland der gut 60 Kilometer entfernten Hauptstadt. Sein politischer Einsatz gilt einer besseren, direkteren Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Wenn man das schafft, denke ich mal, könnte man diese Brücke schaffen an Beckel ran. Also da hängst dran. Wenn man weiter hochfährt Richtung Wittstock oder Küritz, Da begegnen, wenn man da über die Straßen läuft, wirklich nur alte Leute. Das fehlt Lebendige. Das ist eigentlich schade. Ne? Aber man kann es nicht verdenken, weil die Leute müssen einfach auch leben können. Ne? Und leben heißt nicht nur schöne Straßen, sondern auch Geld verdienen. Wieder 170 Stufen, diesmal abwärts. Zum Abschied ein kräftiger Händedruck. Das nächste Ziel, Wustrau. Also wenn Sie durchs Luch gehen wollen, das sind jetzt 12 Kilometer. Ich denke mal zu Fuß, 2 Stunden. Dann würden Sie einplanen. Ja. Erst durchs Dorf, ein Familienhäuser. Einige sind schick renoviert, andere gar nicht. Hin und wieder eine Deutschlandfahne, hin und wieder ein Schäferhund. Im Luch, eine weitgehend trockengelegte Moorlandschaft. Bis Ende des 19. Jahrhunderts Torfabbau im großen Stil, Heizmaterial für Hamburg und die Hauptstadt. Felder, Wälder, Wiesen, Kanäle, unter weitem Himmel, Ruhe und Einsamkeit. Außer im Herbst, dann kommen die Zugvögel. Gänse und Kraniche, zigtausende, scheue Tiere, unruhig, fluchtbereit, ein Schauspiel. Absolut beeindruckend. Ach, das ist nett. Beste Backen von Sophie. Na klar. Wustrau. Kaffee trinken beim Heimat- und Kulturverein. Ursula Fink, eine ausgesprochen freundliche, pensionierte Lehrerin, präsentiert ihren Kuchen. Wunderbar, vielen Dank. Koks, Orange und Goldpamelen, ne? Absolut ohne Chemie und völlig ungepflegt, unsere Apfelbäume. Aber dieses Jahr sind die so toll wie noch nie. Treffpunkt ist das gerade verwaiste Büro des Ortsbürgermeisters im Gemeindehaus. Die Einrichtung nüchtern, Schreibtisch, Besprechungstisch, Schrankwand. Ich habe mal die Literatur rausgesucht, wo über Wustrau drinsteht, was wir so haben können. Die beiden Bände, die ersten beiden von den Wanderungen. Wustrau hat in den Wanderungen ein eigenes Kapitel. Fontane und Wustrau, darauf ist man richtig stolz. Mit am Tisch Detlef Gebert, Mitte 50, Vorsitzender des Heimatvereins und Freund von Finks Apfelkuchen. Ein Berufsschullehrer mit grauem, akkurat gestutztem Vollbart und Hintergrundwissen. Im etwas reiferen Alter ist er ja erst so richtig schriftstellerisch aktiv geworden. Nicht? Ist er erst über 60 dann gewesen, wo das ja erstmal richtig was ging. Ja, und zum Schluss war er eben auch richtiger Berliner. Ne? Aber mehr oder weniger hat er in der Ruppin seine Frau da alleine gelassen, viel mehr gezogen. Hat sie mit anderen verlustiert in der ganzen Welt. Getrunken hat er auch ganz schön Ehre war. Fink guckt vorwurfsvoll, unklar, ob sie Gebert meint oder Fontane. Sie zeigt auf die Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Ich meine, das ist nun nicht so ein Buch, was man so wegliest. Ich kann es gut verstehen, wenn die Leute hierher kommen, das Buch in der Hand haben und mit diesem Kapitel dann bis Dorf abschreiten und dann fragen, können wir denn diese Treppe, die da beschrieben wird, im Schloss auch sehen und wie geht das so? Ist zu verstehen, wirklich. Dazu nickt auch Gebert, Heimatverein verpflichtet. Und Wustrau ist eine schöne Heimat. Wir gehen mal so in die Richtung und können ja so wieder zurück. Ein Bilderbuchdorf am Ufer des Ruppiner Sees, erstmals 1462 erwähnt. 1500 Einwohner, das große gepflegte Schloss im Besitz der Deutschen Richterakademie. Das stattliche, von einem betuchten Mäzen gestiftete Preußenmuseum. Einige historische Gebäude unter Denkmalschutz, beschauliche Kopfsteinpflasterstraßen und viel Grün. Ein paar Schritte weiter, die Kirche aus Naturstein. Abschied vom Heimatverein. Rein in die Kirche, da steht Sabine Trüber. Wir haben jetzt sogar rausgekriegt über den Krückstock. Das Symbol konnten wir nicht entschlüsseln. Sie zeigt auf das, schon von Fontane gewürdigte, mit allerlei Symbolen verzierte Grabdenkmal des alten Zieten, einem legendären Husarengeneral. Wusste man nicht, warum haben sie ihn da dran gemacht. Ich habe im Internet eine kurze Zeile gefunden darüber. Trüber, eine kräftige Frau, Anfang 50, mit kurzem weinrotem Haar und großen goldenen Ohrringen. Und zwar hat ihm Friedrich im Alter... Ihr Blick fast ein wenig konspirativ. Der hat ihm im Alter einen Elfenbeinkrückstock vermacht mit einem handgeschriebenen Schreiben dazu. Dann sehr konzentriert. Habe ich vorher noch nicht gelesen. Entweder hatte ich jetzt überlesen oder so, weil viele Touristen, die kommen, fragen, was diese Symbole unten darstellen sollen, ja. Trüber blättert in ihren bzw. Fontanes Wanderungen. Die Stelle über die Kirche, die Passage, mit der immer wieder Touristen zu ihr kommen. Die Kirche selbst, in Kreuzform aufgeführt, ist ein Ideal von einer Dorfkirche, schlicht, einladend, hübsch gelegen. Kurzer Blick in den Raum, stimmt alles immer noch. Das Innere der Kirche selbst unterscheidet sich von anderen Dorfkirchen nur durch eine ganz besondere Sauberkeit und durch die Geflissentlichkeit, womit man das patriotische Element gehegt und gepflegt hat. Trüber, gelernte Maurerin, studierte Tiefbauingenieurin, ist arbeitslos. Naja, und ich sage immer, so alte Weiber wollen sie nicht mehr. Ja, das ist so. Sie hebt die Schultern, trägt's mit Fassung, wie auch sonst. Jetzt bin ich absolut nicht mehr böse drüber, weil mir das hier entschieden besser gefällt. Hätte ich nicht gedacht, ja, dass ich das heute schaffe, wenn denn hier 40 Mann sitzen oder so und dann das erzählen kann. Hätte ich gesagt, aber ich doch nicht. Das ist schon erstaunlich, ja. Das macht aber Spaß. Das macht so einen Spaß. Spaß auf 1-Euro-Basis mit Hartz IV. Als Aushilfskraft ist sie verantwortlich für die Information der Besucher. Das ist ihr wichtig. Das macht aus ihr eine engagierte Hobbyhistorikerin. Ich wäre nicht dümmer dadurch. Und Bildung hat noch nie jemand geschadet. Das ist so. Und Allgemeinwissen, wenn ich denn so manchmal das im Fernsehen höre, wo dann mal die DDR-Grenze war oder was denn DDR überhaupt als Abkürzung heißt und die kommen dann auf ein Computerschip oder irgend sowas. Ja, hallo. Von Wustrau zurück zur Fontanstadt Neuruppin, 15 Kilometer geradeaus. Der Weg verläuft zwischen weiten Feldern und idyllischen Alleen ein paar hundert Meter vom Seeufer entfernt. Am Horizont große Windräder unter weitem Himmel. An der Ecke Franz-Künstler- und Karl-Marx-Straße sitzt am Rand eines kleinen Parks der Dichter höchst selbst auf einer Bank, lässig und überlebensgroß Theodor Fontane, laut Inschrift der Dichter der Mark. Auf den Parkbänken zu seinen Füßen kreisen ebenfalls ganz lässig schon vormittags erste Bierflaschen. 20 Cent hier, 20 Cent, wir sind noch mitten hier. 20 Cent jetzt die letzten. Der große, zu große Schulplatz. Eine Drogeriefiliale, ein Restaurant mit Hongkong-Bangkok-Spezialitäten. Ausverkauf im Schußeck. Mittendrin ein paar Marktstände. Ein Fischimbiss ist zu sehen und zu riechen. Pflanzenhändler verhökern Restbestände. Gut 100 Meter weiter das Geburtshaus Fontanes mit der Löwenapotheke. Im Schaufenster Theos Teemischung 100 Gramm für 1,95 Euro. Direkt daneben eine geräumige Buchhandlung, natürlich mit dem Namen Fontane. Mittendrin, charmant und elegant, die Chefin Ilona Koller. Sie hat Zeit für eine Tasse Tee und die Wanderungen durch die Mark Brandenburg schon aufgeschlagen. Was ich ja liebe, ist die Stelle mit den Merkern, ne? Köstlich, wo der Fontane sich über die Merker auslässt. Die Merker und die Berliner ist dieser Text eigentlich, heißt der. Die Brille auf Startposition. Die Merker haben viele Tugenden, wenn auch nicht voll so viele, wie sie sich einbilden, was durchaus gesagt werden muss. Da jeder Merker ziemlich ernsthaft glaubt, dass Gott in ihm und seinesgleichen etwas ganz Besonderes geschaffen habe. So schlimm ist es nun nicht. Ja, es sind tüchtige, aber eingeengte Leute. Wenn sie einem eine Tasse Kaffee präsentieren, rechnen sie sich's an. Nicht dem, der den Mut hat, diesen Kaffee zu trinken, Und gab es gar noch eine geschmierte Semmel dazu, so wird es als ein Mahl angesehen, das Anspruch darauf hat, in die Stadt- und Dorfchronik eingezeichnet zu werden. Koller öffnet mit fast schelmischem Grinsen eine Packung Kekse. Sie ist Buchhändlerin aus Leidenschaft, erst als Angestellte einer Volksbuchhandlung, seit der Wende selbstständig. Etwa 20% der Titel in ihren gut sortierten Regalen sind von oder über von Thale. Koller mag ihn, weil er ein ausgezeichneter Schriftsteller ist. Darauf noch eine Tasse Tee. Zu meiner Zeit hat man ja in der Schule vermittelt bekommen, Fontane ist ein Heimatdichter, also abwertend. Das ist, was ja nun gar nicht stimmt. Inzwischen wissen wir, dass er eigentlich der größte Romancier des 19. Jahrhunderts ist. Sie mag ihn, weil er aus Neuruppin stammt. Er ist ja in Neuruppin wirklich so ein, naja, so ein Held eigentlich für die Neuruppiner. Er ist der große Sohn der Stadt. Und sie mag ihn sicher auch, weil er gut für ihr Geschäft ist. Er hat ja einen richtigen Boom erlebt nach der Wende. Ich habe das auch gar nicht richtig begriffen, das war vorher ja gar nicht. Und interessant ist ja auch, dass ganz viele Menschen aus dem Westen hierher kamen, um den Fontane hier live zu erleben, sozusagen an Ort und Stelle zu sehen, was hier los ist. Noch einmal blättert sie in den Wanderungen. Das Pflichtgefühl der Märker, ihr Lerntrieb, ihr Ordnungssinn, ihre Sparsamkeit, das ist ihr Bestes. Und das sind die Eigenschaften, wodurch sich sowas gebracht haben. Der Rücken gerade, im Gesicht ein Lächeln. Auch Koller ist Märkerin. Zum Ende eine Frage. Die Neuruppiner, immer wieder von Fontane mit mal feiner, mal spitzer Ironie aufs Korn genommen. Sind Sie Ihrem Sohn vielleicht noch ein bisschen gram? Nein, die Buchhändlerin schüttelt den Kopf. Die Neuruppiner haben längst großmütig verziehen. Großmütig verziehen, weil er den Namen Neuruppin ja doch so ein bisschen herausgehoben hat oder herausgetragen hat in die Welt sozusagen. Und ich glaube, man nimmt ihm das nicht übel. Es war ja auch eine andere Zeit. Vielleicht waren die Neuruppiner damals ganz anders als die heutigen Neuruppiner. Kann man ja auch mal sehen. Vielleicht sind die heute nicht mehr so spießig und so einfach und so schlicht im Gemüt, die Neuruppiner. Die sind ja, man wird ja auch klüger mit der Zeit. Sie hörten »Ich bin die Mark durchzogen«. Literarische Plätze. Theodor Fontane in der Mark Brandenburg. Eine Reportage von Jörn Klare.